Erst nachdem dies geschehen war, kamen die Anführer zu mir und berichteten, dass sich das Volk Israel, die Priester und die Leviten nicht von den fremden Völkern des Landes, wie den Kanaanitern, Hethitern und anderen, getrennt hatten, obwohl sie sich wegen deren abscheulichen Taten von ihnen hätten fernhalten sollen. Zweiter, denn sie hatten Töchter dieser Völker für sich und ihre Söhne geheiratet, wodurch sich das heilige Volk mit den fremden Bewohnern des Landes vermischt hatte, und die Anführer und wichtigen Männer waren die Ersten, die diese Sünde begangen haben. Dritter, als ich diese Beschwerde hörte, riss ich meine Kleider entzwei, zupfte mir Haare aus dem Kopf und Bart und setzte mich dann schweigend und schockiert hin. Vierter, dann versammelten sich bei mir alle, die sich wegen der Sünde der Rückkehrer und wegen Gottes Gebot Sorgen machten, ich aber blieb schweigend und schockiert sitzen, bis es Zeit für das Abendopfer war. Fünfter, zur Zeit des Abendopfers stand ich auf, nachdem ich mich so gedemütigt hatte, wobei ich noch einmal meine Kleider zerriss, danach kniete ich nieder und breitete meine Hände zu Jahwe, meinem Gott, aus. Sechster, und betete, mein Gott, ich schäme mich so sehr, dass ich mein Gesicht nicht zu dir erheben kann, denn unsere Sünden sind zu groß geworden und unsere Schuld reicht bis zum Himmel. 7. Seit der Zeit unserer Vorfahren bis heute haben wir große Schuld auf uns geladen. Wegen unserer Sünden wurden wir, unsere Könige und Priester, den fremden Königen ausgeliefert. Diese töteten uns mit dem Schwert, nahmen uns gefangen, raubten uns aus und beschämten uns, so wie es auch heute noch ist. Achter, doch jetzt hat Jahwe, unser Gott, uns für kurze Zeit Gnade erwiesen. Er hat uns einige Überlebende gelassen und uns wieder einen sicheren Ort an seiner heiligen Stätte gegeben. So kann unser Gott uns wieder Hoffnung geben und uns ein wenig Kraft schenken, obwohl wir noch in Knechtschaft leben. Neunter, denn wir sind Sklaven, doch unser Gott hat uns in dieser Knechtschaft nicht verlassen. Er hat dafür gesorgt, dass die Könige von Persien uns gnädig waren. So gaben sie uns Kraft, den Tempel unseres Gottes wieder aufzubauen, seine Ruinen zu reparieren und uns in Juda und Jerusalem einen sicheren Wohnort zu schaffen. Zehnter, und nun, unser Gott, was sollen wir nach all dem sagen, denn wir haben deine Gebote nicht befolgt, Elfter, die du uns durch deine Diener, die Propheten, gegeben hast, als du sagtest, das Land, das ihr in Besitz nehmen werdet, ist unrein wegen der Unreinheit der fremden Völker und ihrer abscheulichen Taten, mit denen sie es von einem Ende zum anderen unrein gemacht haben. 12. Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne heiraten. Und ihr sollt niemals versuchen, ihnen Gutes zu tun oder ihnen zu helfen. So werdet ihr stark, genießt den Segen des Landes und gebt es für immer an eure Kinder weiter. 13. Und nach all dem, was uns wegen unserer schlimmen Taten und unserer großen Schuld widerfahren ist, obwohl du, unser Gott, unsere Schuld teilweise vergeben und uns einen solchen Rest von Überlebenden gelassen hast, 14. könnten wir dann wirklich wieder deine Gebote brechen, indem wir uns mit diesen Völkern verbinden, die solche abscheulichen Taten begehen? Würdest du uns dann nicht zu Recht so sehr zornig sein, dass niemand mehr übrig bliebe und niemand entkommen könnte? 15. Jahwe, du Gott Israels, du bist gerecht. Denn wir sind heute nur noch als Überlebende übrig geblieben. Sieh, wir stehen vor dir mit unserer Schuld und deshalb können wir nicht vor dir bestehen.